Oden, zweites Buch, 6 bis 11. Von Epoden und Oden. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Epoden und Oden von Horaz, übersetzt von Johann Heinrich Voss. 6. An Septimius. Der du gern bis Gades, Septim, mir folgtest, und wo jochlos Kantaber uns sich sträuben, zu barbaren Syrten, wo stets emporwallt maurische Brandung. Tibur, das argeische Hand gegründet, sei der Sitz, o Seligkeit, meinem Alter. Sei das Ziel mir müden des Meers, der weiten Weg und des Feldzugs. Wenn von dort unhold mich die Parze scheidet, zum Galäsusstrom, der bewollte Schafe tränkt, entwall ich dann, und der Flur des Sparterhelden Palanthus. O, wie mich vor allem Bezirk des Erdreichs jener Ort anlacht, wo Hymettus Feldern nicht der Honig weicht und das Öl dir eifert, grünes Venafrum, wo den Lenz langwierig und lau des Winters Tage Zeus darbeut und gesegnet Aulon durch Lyäus Gunst die Falernertrauben wenig beneidet. Dich und mich ruft jenes Gefild und jener stolzen Höhen Glück. Mit gerechter Träne sprengst du dort einmal des geliebten Sängers glühende Asche. 7. An Pompeius Varus. O du, mit mir oft nahe zum Äußersten geführt, da Brutus lenkte die Heeresmacht. Wer schenkte dich, Quirit, der alten Italerluft und der Heimat Göttern? Pompeius, erster meiner Genossen du, mit dem ich oftmal zögernde Tag in Wein abkürzte, mein gekränztes Haupthaar von malobatrischem Duft umschimmert. Mit dir empfand ich jene geschnellte Flucht Philippis, wo unrühmlich den Schild ich warf, als Männertugend sank und Droher schimpflichen Grund mit dem Kinne deckten. Doch mich entschwang durch Feinde Mercurius, da dichter Nebel hüllte den Zagenden. Dich rafft in frischen Kampf von neuem schlürfende Flut des empörten Strudels. Gelobten Schmaus nun bringe dem Jupiter, nach langem Feldzug lagre den müden Leib in meines Lorbeers kühl und nicht doch schone des Krugs, der gehegt dir altert. Geus voll des sorgenbrechenden Masikers die blanken Römer, schütt aus geräumigen Salbmuscheln Balsam. Wer beschleunigt kränze vom feuchten gespross des epis wer rasch von myrten welchen ernennt des trunks obherrscher venus laßt mich bacchantischer heut taumeln als edoner süß ist rasender rausch da der freund zurückkam an barine hätte dir meineidiger schwur durch eine strafe nur barine geschadet jemals würd ein zahn dir etwas geschwärzt und etwas häßlich ein nagel glauben wollt ich aber sobald verwünschend du das haupt treulose geweiht so strahlst du schöner noch weit mehr und erscheinest aller jünglinge sehnsucht ja dir frommt's wann ruhenden staub der mutter du getäuscht und was von der nacht gestirnen still am pol herblinkt und dem kalten tod unpflichtige götter dessen lacht wohl cypria selbst die nymphlein lachen einfallsvoll und der wilde amor welcher stets hellsprühende pfeile schärft auf blutigem schleifstein immer wächst dir noch die gesamte jugend immer noch neu dienender schwarm auch fliehn dir nicht das haus zwingherrin die ersten fröner oft sich vermessend dir sind bang hier mütter um traute söhnlein bange dort aufsparende greis und arme junge fraun ob nicht den gemahl dein falsches lüftchen umschmeichle Ante Valgius Rufus. Nicht immer strömet schlackiger Wolkenguss wustvollen Äckern. Kaspische Wogen nicht durchwühlt der Sturm ungleicher Stoßwind ewig. Und nicht in Armenerfeldern steht träges Glatteis. Trautester Valgius, durch alle Monde, nicht mit dem Nordorkan ringt stets Garganus Eichelwaldung, oder des Laubes beraubt die Ornen. Du trauerst endlos in Melodien des Grams um Mystes Abschied. Weder, wenn Hesperus aufsteiget, band dein Herz die Sehnsucht, noch, wenn der Sonne Gewalt erfliehet, doch nicht der dreifach altende Pylergreis verweint um seinen Liebling Antilochus das Leben, noch den zarten Jüngling Troilos klagt unbegrenzt der Eltern und Schwestern Wehmut. Hemme den weichen Laut des Schmerzes endlich. Lieber getönt mit uns die neuen Siegestrophäen Augustus Cäsars. Getönt wie erstarrt Niphates und Mederströmung dienstbarem Völkerschwarm gesellet, jetzo kleinere Wirbel dreht, und mächtig eingezwängt gelohner winziger steppenbezirk durchtummeln. X An Licinius. Wohl gelebt, Licinius, wenn man weder hohes Meer stets hält, noch, dieweil dem Sturmwind man in Angst entfliehet, zu dicht dem falschen Strande sich andrängt. Wer die Segnung goldenen Mittelstandes auserkor, scheut sicher der abgemorschten Hütte Wust, scheut mäßig beneidenswerte Pracht des Palastes. Öfter wankt vom Winde bewegt der Fichte Riesenwuchs, viel schmetternder kracht hinunter hoher Turm Einsturz, und es schlägt des Berges Gipfel der Donner. Stets im Unglück hofft und im Glück besorget andren Schicksalswurf, wer das Herz mit Weisheit vorberiet. Unfreundliche Winter sendet Zeus, und derselbe fernt sie. Nicht, was jetzo dich quält, wird künftig also sein. Oft weckt er Gesang der Muse durch der laut Aufruf, und Geschoss nicht immer spannet Apollo. Wenn dich Not einengt, unerschrocknen Mutes ringe mannhaft an, doch zugleich bedachtsam eingeschürzt in allzu gewogenem Fahrwind schwellende Segel. XI An Quintius Hirpinus. Was droh in Kriegswut Kantaber oder Skyt, o des Hirpinius Quintius, noch getrennt durch Adrianerflut, sei achtlos. Nicht auch erbang um Bedarf des Lebens, das wenig fordert. Schaue, zurück entflieht die glatte Jugend und die Gefälligkeit. Das dürre Greistum scheucht die üppig tändelnde Lieb und den holden Schlummer. Nicht stets in gleicher Herrlichkeit blüht und prangt der Frühling. Nicht mit einerlei Angesicht blinkt Luna feurig. Was denn quälet ewiger Plan den beschränkten Geist dir? Warum nicht sorglos, wo die Plantan und dort die Pinie schattet, ruhen wir, indes die Ros im Silberhaar noch darf sie duftet und die assyrische Naht es balsamt. Wir, frohe Zecher, Bacchus verbannt den Schwarm des herben Unmuts. Wer, o ihr Jünglinge, wer kühlt die Glut verlerner Bechern rasch in dem Bach, der vorüberrauschet? Wer lockt die einsam hausende Lüde her? Auf, heiß mit elfenbeinerner Lyra flux, sie eilen. Ihr schmuckloses Haupthaar gleich der Lakonerin aufgeknotet. Ende von Oden, zweites Buch, 6-11.